Nimm Zeit dir zur Andacht und so zum Gebet. Vergiss nicht die Bibel vor Menschen gerät. Verlass die Gemeinschaft der Heiligen nicht. Zu all deinen Schritten bei Gott suche Licht. Nimm Zeit dir zur Andacht, die Welt lässt dich leer. Allein in der Kammer mit Jesus verkehr. Sein Licht, seine Gnade umstrahlt dich dann mit. In dir nimmt Gestalt an des Heilandes Bild. Nimm Zeit dir zur Andacht, dein Werk überleg und laufe nicht hastig, zeigt Gott keinen Weg. Tu froh und zufrieden die Arbeit für heut, so fehlt dir auch morgen nicht Gottes Geleit. Nimm Zeit dir zur Andacht, in Freud und in Weh. Blick auf und sprich stille, dein Wille geschehe. Dann wächst dir der Friede, sein Geist dich erfüllt. Der Brunnen des Lebens im Herzen dir quillt.